Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. You wonderful people of the new heavenly race. Ihr wunderbaren Menschen der neuen himmlischen Rasse. My friend. Mein Freund. Will a Christian always experience everything that Jesus gave him? Erlebt ein Christ immer alles, was Jesus ihm gegeben hat? No. Nein. A Christian will only experience what he believed that Jesus gave him. Ein Christ erlebt nur das, was er glaubt, dass Jesus es ihm gegeben hat. In order to believe it, you have to first know it. Um es zu glauben, muss man es erst einmal wissen. Will a Christian always experience whatever God made him? Erlebt ein Christ immer das, zu dem Gott ihn gemacht hat? No. Nein. A Christian will only experience what he believed God made him. Ein Christ erlebt nur das, wovon er glaubt, zu dem Gott ihn gemacht hat. If you don't believe who you are, you will not experience it. Wenn du nicht glaubst, wer du bist, wirst du es nicht erleben. Now, many people don't know who they are and what they have. Viele Menschen wissen nicht, wer sie sind und was ihnen gehört. That's a very unfortunate thing. Das ist eine sehr bedauerliche Sache. Well, at least now, once you've listened to me, you don't have that excuse anymore that you didn't know. Zumindest hast du jetzt, nachdem du mich angehört hast, nicht mehr die Ausrede, dass du es nicht wusstest. You know that if you're in Christ, you're part of a brand new and heavenly race. Du weißt, wenn du in Christus bist, bist du Teil einer ganz neuen und himmlischen Rasse. You are part of the second Adam. Du bist ein Teil des zweiten Adam. You are just like Jesus was when he walked here this earth. Du bist genau wie Jesus, als er auf dieser Erde wandelte. The difference is that you do not yet have the glorified body because you haven't died yet. Der Unterschied ist, dass du noch nicht den verherrlichten Leib hast, weil du noch nicht gestorben bist. But you have the same authority, you have the same power, there's no difference. Aber du hast die gleiche Autorität, du hast die gleiche Kraft, da gibt es keinen Unterschied. Remember. Erinnere dich. That the last Adam was a life-giving spirit and he gave the life to you. Der letzte Adam war ein lebensspendender Geist und er hat dir dieses Leben gegeben. But only you decide how much of that life you experience. Aber nur du entscheidest, wie viel von diesem Leben du erlebst. If you live by all of your natural appetites, wenn du nach all deinen natürlichen Begierden lebst, just like the first Adam lived, so wie der erste Adam lebte, well, then that's what you will experience. Dann wirst du genau das erleben. Doesn't the Bible say very, very clearly? Sagt die Bibel nicht ganz klar? This is what the Apostle Paul taught the Romans. So lehrte es der Apostel Paulus den Römern. That you have to choose to whom you give the members of your body as instruments. Dass du dir aussuchen musst, wem du die Glieder deines Leibes zum Werkzeug gibst. That is totally your choice. Das ist ganz allein deine Entscheidung. So, if you choose to really believe what Jesus made you as the last Adam, wenn du dich also dafür entscheidest, wirklich zu glauben, zu wem Jesus als letzter Adam dich gemacht hat, if you really grasp this in your heart, wenn du das wirklich in deinem Herzen ergreifst, if you make a choice and say the Bible says it, therefore I believe it as the absolute truth, wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, das steht in der Bibel, also glaube ich, dass es die absolute Wahrheit ist. That's how you think, that's how you believe, that's how you speak. So denkst du, so glaubst du, so sprichst du. That's how you act. So handelst du. Then you will experience this new heavenly life. Dann wirst du dieses neue himmlische Leben erfahren. Look how clear it is. Schau, wie klar es ist. The one sent from heaven has a race of heavenly people who are just like him. Vers 48. Der vom Himmel Gesandte hat eine Rasse von himmlischen Menschen, die genauso sind wie er. You know what is the sad thing? Weißt du, was das Traurige daran ist? That even though he already has the race, a great part of the race doesn't act like him. Obwohl er diese Rasse bereits hat, verhält sich ein großer Teil dieser Rasse nicht wie er. A great part of the race doesn't even believe they are like him. Ein großer Teil dieser Rasse glaubt nicht einmal, dass sie so sind wie er. A great part of the race see themselves as weak human beings, part of the first Adam. Ein großer Teil dieser Rasse sieht sich selbst als schwache Menschen, als Teil des ersten Adam, who are waiting one day to go to heaven. Die darauf warten, eines Tages in den Himmel zu kommen. And you know what the sad thing will be? Weißt du, was das Traurige daran sein wird? When the day finally has arrived and they've gone to heaven. Wenn der Tag endlich gekommen ist und sie in den Himmel gekommen sind. And when finally they look into the eyes of Jesus. Wenn sie endlich in die Augen Jesu schauen. And they will say to him. Werden sie zu ihm sagen. Jesus. Jesus. Why did you do so little for me while I lived on earth? Warum hast du so wenig für uns getan, während wir auf der Erde lebten? My life was miserable. Unser Leben war erbärmlich. My life was so hard. Unser Leben war so hart. I experienced so little. Wir haben so wenig erlebt. I prayed so hard and so much and kept asking you to do and give and do and give. Wir haben so viel gebetet und dich immer wieder gebeten, zu tun und zu geben, zu tun und zu geben. And Jesus will look into the eyes of those people. Jesus wird in die Augen dieser Menschen schauen. And he will say, und sagen, I even wrote it into the Bible. Ich habe sogar in die Bibel geschrieben. I made you into a perfect, brand new human being. Dass ich euch zu einem perfekten, brandneuen Menschen gemacht habe. In the likeness of the last Adam. Der dem letzten Adam gleicht. But you believed all of your Christian life that you were still part of the first Adam. Aber ihr habt euer ganzes christliches Leben lang geglaubt, dass ihr immer noch ein Teil des ersten Adams seid. With the difference that one day when life is over you can come here to where I'm in heaven. Mit dem Unterschied, dass ihr eines Tages, wenn das Leben vorbei ist, hierher kommen könnt, wo ich im Himmel bin. I am so, so, so sure that this will be the experience of millions and millions of Christians. Ich bin mir so, so, so sicher, dass Millionen und Abermillionen von Christen so etwas erleben werden. It's like being a millionaire. Es ist, als wäre man ein Millionär, who's never been told that he is a millionaire. Dem nie gesagt wurde, dass er ein Millionär ist. So now the money remains on the bank. Also bleibt das Geld auf der Bank. Or like being a millionaire, oder wie ein Millionär, who has been told that there has been millions of inheritance put in his bank account, dem gesagt wird, dass geerbte Millionen auf sein Bankkonto überwiesen wurden, but doesn't believe it, therefore he never goes there to get it. Der das aber nicht glaubt und deshalb nie hingeht, um sie zu holen. Please do not be one of those people. Bitte sei nicht einer von diesen Menschen. Be one of the people who says, gehöre zu den Menschen, die sagen, I'm a new creation. Ich bin eine neue Schöpfung, made after the last Adam. Geschaffen nach dem letzten Adam. I'm just like him, that's what the Bible says. Ich bin genau wie er, so steht es in der Bibel. So I will learn to think like him. Deshalb werde ich lernen, wie er zu denken. And I will learn. Und wie er zu handeln. And you will see the supernatural. Und du wirst das Übernatürliche sehen. See you tomorrow. Bis morgen.